Kapitel 5 Freitag. Am Morgen geht Gassan gleich nach dem Aufstehen in die Küche. Er kocht Kaffee und sucht die Zeitung von vorgestern. Wo ist die bloß? Beim Altpapier?